Nummer 4. Sie hören eine Nachricht im Radio. Gestern Abend brannte es in einer Spielwarenabteilung. Der Brand wurde wahrscheinlich durch einen Kurzschluss ausgelöst. Das Feuer entfachte schnell und breitete sich über die Lagerhalle aus. Nach Angaben der Polizei sei niemand schwer verletzt. Nur der Hausmeister erlitt durch den starken Rauch Atembeschwerden und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf über 500.000 Euro. Das Spielzeug wird aber in den nächsten Tagen pünktlich an die Spielwarengeschäfte im Kreis Böblingen ausgeliefert. Der Nachrichtensprecher der Firma meint, dass die neuen Produkte noch kurz vor Weihnachten in den Regalen stehen werden.